Vielen Dank, danke schön. Ich bin ein geiler Typ. Ihr seid geil, wir sind eine geile Band. Das ist so, das könnt ihr mir glauben. Das nächste Stück ist auch vom neuen Album und es heißt so wie das neue Album. Es ist sozusagen das Debütstück des neuen Albums. Goodbye Logan, ganz genau. Vielen Dank für diese Information. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Goodbye Logan. Ja, Johannes Madsen, Dankeschön. Ich habe eine neue Gitarre in der Hand. Sie heißt Annette. Und Annette möchte sich kurz vorstellen. Hallo. Das ist die Annette. Ich habe aber noch eine andere, die heißt Inga. Und Annette war, glaube ich, mal Sängerin bei Ideal. Und spielt jetzt hier bei Madsen mit, was ich sehr schön finde. Und jetzt kommt der Song, wie gesagt, gut bei Lulu. Adventskalender.